Lass mich bitte endlich dein Zimmer aufräumen! Du blöde alte Schachtel, ich verstehe dich überhaupt nicht! Nimm doch mal deine Zähne erst rein! Dann will ich erst mal suchen hier! Ja, wenn du nicht weißt, wo du alles hast! Glas! Alte Leute sind so verkalkt und die stinken auch! Zieh mein Mund an! Du bist so blöd. Was ist denn los? Du bist so blöd, jetzt hast du vergessen, die Zähne kaputt zu machen. Wieso? Ach so, ja stimmt, das steht euch auf dem Zettel, scheiße. Halt. Der Sketch muss natürlich ganz anders gehen. Die beiden Protagonisten haben vollkommen die Pointe versaut und deswegen machen wir das Ganze gleich nochmal. Ja, das haben wir ja mal vergessen. Also nochmal, bitteschön. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Du bist voll scheiße. Du bist total verkalkt. Tu jetzt mal deine Zähne rein. Du musst dich erstmal suchen. Ja. Meine Güte, diese alten Leute, die sind so verkalkt und die stinken. Das ist ekelhaft. Ich hab runtergefallen. Jetzt hat die Zähne auch noch kaputt gemacht. Hier, dann nimmst du halt meine Vampirzähne. Das geht auch. Wo hab ich denn die? Da drüben im Puzzle? In der Primobilburg vielleicht. Oder hier. Hier könnte sein. 200. Ja, nee. Oder vielleicht da unter dem alten Pausenbrot? Nee, auch nicht. Ach, da im Aquarium sind sie. Da, bitteschön. Oh. Ah. So, jetzt da. Jetzt räum endlich dein Zimmer auf. Das ist ja ein Saustall hier. Wenn du dich sofort hier aufräumst in diesem Saustall, dann kommt dein Vater, der Herkules, und macht das. Ja, also los. Nee, keine Lust. Ich hab keine Lust, den Stall hier aufzuräumen. Doch. Nee, fällt mir nicht ein. Nee, dann gehst du meinen Freunden von der Wüstenwelle. Nee, sofort. Du kannst mich mal. Tschüss. Kommt alles von der autoritären Erziehung hier. Eure Tagesordnung. Ja, 18 Uhr, Freizeittarif, ihr wisst es, die neuen Bestimmungen der Telekom sind eindeutig. Ja, wir können gerade mal vielleicht hier im Studio ausrechnen, was unsere Sendung zum Freizeittarif für euch, für unsere Hörer und Hörerinnen kostet. Ja, also im Freizeittarif bekommt man ja im City-Bereich 150 Sekunden für eine Einheit von 12 Pfennig, das heißt die halbe Stunde kostet nur 1,44 Mark. Das ist doch preiswert. Ja, das ist günstig, da kann sich der Hörer und die Hörerin von dem ersparten Geld unsere bekannte Visomatic Einsteckkarte kaufen, um uns hier zu sehen. Für 96,60 Mark terrestrisch und 97,45 Mark im Äther. Ach, beim Radio kann man auch gucken, da sieht man dann auch was. Unsere Steckkarte, du kennst sie. Das finde ich einmalig. Das ist großartig. Also die würde ich mir kaufen, wenn ich noch keine hätte. Ja, das können auch nur wir. Das ist einmalig. Also kann sonst keiner. Wir können vielleicht noch kurz erzählen, was zwischen letzter Folge und dieser Folge passiert ist, damit der Hörer dann nicht so im Regen steht. Ja, das wüsste ich auch gerne, war ich nämlich nicht da. Ja, der Herr Angermeier ist uns schon in der letzten Folge aus den Augen verloren gegangen. Die anderen Figuren waren ja im Puppenhaus am Ende der letzten Folge geschrumpft und sind dann mit diesem Puppenhaus rausgeworfen worden. Geschrumpft? Warum geschrumpft? Ja, wir waren ja in der Umlaufbahn in der Folge zuvor und sind da so schnell geflogen, dass die Zeit langsamer wurde und der Raum verkürzt wurde. Das liegt an der Lorentz-Transformation. Man hat da mathematisch durch das Eingehen des Termes mit dem Wurzel 1 minus v durch c Quadrat im Nenner werden also die Längen verkürzt. Das können Sie sich so vorstellen, dass quasi der ganze Raum an sich gestaucht wird. Ne? Also ich glaube, ich verstehe das überhaupt nicht. Und vor allem, ich verstehe auch überhaupt nicht, was überhaupt Relativität ist. Ja, das ist auch tatsächlich nicht ganz einfach. Da können wir vielleicht ein kleines Experiment machen, wenn Sie vielleicht... Ja, gut. Wenn Sie jetzt vielleicht mir hier die Nase in den Arsch stecken wollen. Ach so, dann, ja, darf ich mal kurz? Ja, dann. Bitte. Ist es so etwa richtig? Ja, doch, so ist ganz gut. Ja, das fühlt sich warm an. Dann ist es jetzt so, jetzt haben wir beide jeweils eine Nase im Arsch. Ah, das verstehe ich, ja. Aber ich bin relativ viel besser dran als Sie, ne? Also das war vielleicht doch verständlich. Das ist schlau, Können Sie nochmal A sagen? Ja, gut. Dann hätten wir das Experiment jetzt beendet und können vielleicht noch anfügen, dass die Personen letztes Mal im Puppenhaus durch den rein mechanischen Schock, als sie auf den Boden aufprallten, als die Mutter das Haus weggeworfen hat, dadurch spontan wieder größer wurden. Und da sind dann der Herr Finzke vom Ordnungsamt und unser Buchhändler und all die schönen Figuren größer geworden und haben sich dann in die Winde gestreut. Vielleicht tauchen die nochmal auf, vielleicht nicht. Das muss man sehen. Das wäre... Hallo! Gott, wer ist denn da? Da seid ihr ja alle. Kann ich bei euch wieder mal mitmachen? Ach, der kleine Bub da. Ach, das ist ja A, ne? Ach, der Bub. Ja, wenn ich nämlich nicht bei euch mitmache, dann muss ich mein Zimmer aufräumen. Scheiße, was? Das will ich nicht. Das kann ich verstehen. Zimmer aufräumen ist wirklich schrecklich. Wir können. Was ist da hinten los? Müssen wir mal hier die Lage ruhig stellen. Wir können ja den kleinen Buben da was zum Spielen geben. Ja, das wird jetzt. Ja, jetzt gibt's doch den kleinen Buben mal einen Lötkolben und dann geht er hinten ins Eck und da liegen doch so Drähte rum. Das ist eine Scheiße, warum geht da niemand ans Telefon? Ah, diese Wände hier sind so dünn. Es tut uns leid, liebe Hörer. Also es ist gerade ein bisschen chaotisch. Ja, kriege ich jetzt meinen Lötkolben endlich. Martin, gibst du vielleicht mal dem kleinen Lötkolben? Ja, der soll doch mal zum Beispiel was Einfaches löten, ein Radio zum Beispiel. Ey, halbe Stunde telefoniert hier schon, und immer besetzt. Dankeschön. Ja, jetzt kleiner, und jetzt machst du den Lötkolben heiß und lötst einfach ein Radio zusammen. Ja, mach ich. Und jetzt machen wir vielleicht, damit wir den anderen ruhig stellen, schneiden wir einfach zu ihm rüber ins Studio, ins andere. Der telefoniert ja offensichtlich. Versuch's nochmal. Ja, ja, wir schneiden einfach rüber. Wir hören ja eh alles fast schon. Ja, jetzt probiere ich das nochmal. Telekom kaputt und Telekommunikation, Westermann Finskei am Apparat. Ja, hier ist der Sven von der, Entschuldigung, Saale, Wüstenwelle Tübingen. Was, wer? Mein Name ist Saale von der Wüstenwelle in Tübingen, ja. In Radio. Sind Sie die Pressesprecherin? Nein, ich bin die persönliche Referentin des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesministerium für Post und Telekommunikation. Mein Name ist Angelika Westermann-Finskei. Ach so, das ist ja schon fast richtig. Aber können Sie mich mit dem Pressesprecher verbinden vielleicht? Ja, ja, kleinen Moment. Ich verbinde Sie mit Herrn Hoppla, ja? Ja, vielen Dank. Hoppla? Ja, guten Tag. Mein Name ist Saale, Wüstenwelle Tübingen. Was für eine Welle? Wüstenwelle Tübingen, freies Radio. Was denn das? Ein Radiosender. Sind Sie so ein Chaotensender wie die Radio Dreieckland oder was? Nein, keineswegs. Wir sind ein ganz seriöses Radio. Ah, ja. Und produziere eine politische Magazinsendung. Und politisch, so, ja. Ja, ja, genau. Ich hätte gern ein paar Fragen gestellt oder vielleicht eigentlich ein paar Antworten von Ihnen. Und was wollen Sie dann senden? Oder wie? Ja, deshalb wollten wir das machen, ja. Zur Gebührenreform. Dann schießen Sie mal los. Ja, Herr Hoppla. Warum hat sich die Telekom gezwungen gesehen, diese deutliche Gebührenerhöhung durchzuführen? Na, also hören Sie mal. Also jetzt schalten Sie Ihr Gerät aber erst nochmal aus. Das ist ja unsachlich. Da wird in Ihrer Frage ja bereits der Hörer beeinflusst hier mit Ihrer unsachlichen Feststellung, es handelt sich um eine Gebührenerhöhung, es ist eine Gebührenreform, und jetzt fangen Sie nochmal an, ja? Ja, vielleicht können wir das dann... War nicht so unsachlich. Also ich sag dann teilweise oder... Ja, machen wir nochmal. Ja, ja, machen Sie nochmal. Herr Hoppla, warum... hat die Telekom diese Gebührenreform mit teilweise Gebührenerhöhung durchgeführt? Ja, also es handelt sich hierbei ja um eine Gebührenreform, wo ganz erheblich hier die Tarife gesenkt werden, beispielsweise Nachttarif in der Region 200, wo die Preissenkung 79%, bitteschön, ja. Herr Hoppla, ist es nicht vielmehr so, dass Sie Ihre Machtposition gegenüber den sozial Schwachen ausnutzen, um sich hier nochmal zu sanieren? Ja, also hören Sie mal, das ist ja wohl unglaublich. Also sowas hier, das ist mir noch nicht untergekommen. Also wenn Sie sich hier nicht in der Lage sehen, mich hier sachlich zu befragen, dann lege ich jetzt auf. Sage ich, dass Sie nicht antworten wollten, Arschloch. Ja, nach diesem Blick in die Radiowurstküche, nach dem Blick nach nebenan ins fremde Studio, nach dieser kleinen Nabelschau, bei der wir einen Baumwollfluse fanden, die Form der Lauschangriffssendung hat, ihr könnt euch das vorstellen. Sie stammt aus Martins großem, dicken Buch, das wir hier vorhin auf dem Tisch liegen hatten. Ja, dieses Buch hier. Ja. Das war gar nicht mal so interessant. Nein, ich fand es ziemlich langweilig. Doch, also doch, auch das dieser war auch schön. Mensch vom Ministerium. Also, naja. Also ich würde sagen, wenn tatsächlich der Alltag eines Lauschangriff-Redakteurs aus solchen Interviews besteht, dann seid ihr zu bedauern. Liebe Lauschangriff-Redakteure, die ihr uns jetzt hört und auch die, die ihr nicht hört, ihr seid zu bedauern. Ja, den gebe ich mal einen extra Baldrian aus dann. Ja, für ihre Mühsal und Plag. Glaube, hilft denen auch nicht mehr. Die schlafen sowieso schon den Schlaf der Gerechten. Aber den Schlaf der Gerechten immerhin. Und das ist dann doch auch mal schön. Ja, jetzt machen wir aber mal einen schönen kulturellen Beitrag. Und zwar machen wir jetzt eine neue Folge von... Oh, da habe ich das falsche Stück erwischt auf dieser CD. Ich fahre es nochmal runter. Und dann machen wir mal eine andere Anmoderation einfach. Und dann machen wir jetzt das richtige Stück. Kulturgüter Europas. Folge 24. Over and over, I keep going over. Ja, einen schönen guten Abend, liebes Fernsehpublikum. Hier ist wieder Ihre Sendung Moderne Musik. Heute soll es um die Radiosendung Go to the Gate gehen, die auf der Wüstenwelle in Tübingen wöchentlich die Zuhörer erfreut oder eben ärgert. Ich habe hier bei mir im Studio den Herrn Clemens Finskay, der ersteren These zugeneigt ist. Herr Finskay, Sie sind der Meinung, diese Sendung, ja, Sie werden es nachher selber sagen. Und den Sendung. Martin Pflock, ja, guten Tag. Der gegenteiligen Ansicht ist. Also, vielleicht fangen Sie mal an, Herr Finskay, und legen kurz dar, wie Sie die Lage ja, sehen. Ja, also ich halte also diese Sendung als für eine ganz wunderbare zeitgenössische, also einen wunderbaren zeitgenössischen Beitrag zu unserer heutigen Kultur. Ah, ja. Es ist ein Beitrag zur Minimalmusik, aha, ganz im Sinne auch der Techno-Bewegung. Ah, ja. Also wo praktisch sich durch lange Zeit auch ein durch breiter Teppich von Klangstrukturen, aha, fein gewoben, ah, ja, ergibt. Also doch. Und auch mit minimalen Veränderungen auch auf lange Sicht transzendentale Bewusstseinszustände, ah, ja, beim Zuhörer eintreten, also, können. Doch wieder die Transzendenz. Herr Finskay, wenn Sie vielleicht... Und die Metaphysik. Wir hören es ja gerade im Hintergrund. Wenn Sie vielleicht anhand dieses Hörbeispiels kurz Bezug nehmen können. Ja, das will ich freilich gerne tun. Sie hören also gelagert immer wieder diese Sinuswelle auf und ab oszillieren und ja, es wird aber immer anders, ja, wird mit minimalen Mitteln, wird immer wieder entgegengesteuert der eigentlichen Erwartungshorizont des Zuhörers. Gut, Herr Finskay, danke schön. Herr Pflock, da haben Sie sicher einiges zu sagen, Herr Pflock. Wir hören. Das ist grob Unfug, wie Sie alle hören können. Das ist immer das Gleiche. Das ist vollkommen langweilig, immer also, dasselbe. Das ist total primitiv. Das hier stimmt keineswegs. Ohne jegliche Änderung hier irgendwie. Immer das Gleiche. Das ist ja auf die Dauer nicht auszuhalten. Man kriegt da ja an den Nerven dann. Also ich weiß nicht, wie ja, was bekommt man genau an den Nerven, Herr Pflock? Also ich meine, wenn zeigen Sie mal Ihre Nerven her, bitte. Ich finde das hier auf die Dauer nicht erträglich hier. Sie haben ja kleine Tierchen an den Nerven ja, sitzen. Kommt das von der Musik, würden Sie sagen? Musik, das ist ja ein Geräuschteppich. Ein Gewusel. Also ich glaube, da tut eine tiefere Auseinandersetzung auch theoretisch mit dieser Musik. Da steckt nur noch einiges dahinter. Also Herr Finskay, ja, wenn nicht. Sie den Herrn Pflock jetzt ansehen, dann sehen Sie in seinen Nervenenden so kleine 20-beinige Tierchen auf und ab wuseln. Und er sagt, das von der Musik her rührt, dann müssen wir doch wahrscheinlich umdenken. Dann stehen wir hier an Paradigmenwechsel bevor, also gegenüber. Also wem es körperlich zusetzt, dem empfehle ich doch einfach wegzuhören. Man soll das mal arbeitsmedizinisch untersuchen lassen, ob sowas überhaupt zulässig ist. Also Sie würden, Herr Finskay, Sie würden nicht sagen, dass wir hier mit einer Zeitenwende zu tun haben. Nein, aber es muss auch in den Köpfen etwas passieren. Ah ja. Herr Pflock? Wenn man hier dasteht mit rotem Pullover und behauptet, das sei nichts und hat sich vorher mit nichts auseinandergesetzt, auch also, nicht also theoretisch. Hören Sie mal, das ist doch offensichtlich groben Unfug. Können wir uns da vielleicht darauf einigen, dass keine Zeitenwende bevorsteht? Dann ja, hätten wir das Ganze zu einer Synthese gebracht. Das denke ich auch. Also dieses, was wir hören, ist eine Bestätigung dessen, was schon vor vielen Jahren prophezeit wurde. Der Untergang des Abendlandes findet hier weiter Fortschritt hier in dieser... Sagen Sie, lass mich sagen, Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno hat einmal in einer seiner berühmten musiktheoretischen Schriften festgelegt, Hackrüden Geister sind olle Blempelteister. Und da hat er nun auch recht. Damit. Da ist nichts hinzuzufügen. Also wir können vielleicht stehen lassen, was wir hatten. Grob Unfug, also möchte ich hier sagen. Hochintellektuelle Sache. Also weiß ja nicht. Gut, wir beenden die Sendung an dieser Stelle. Kulturgüter Europas finde ich voll scheiße. Da kommt ja nie was Interessantes. Ja, Bub, hast denn dein Radio schon fertig endlich? Nee, ich muss noch hier hinten einen Lichtpunkt machen und dann mit dem Kabel da außen rum und dann oben noch eine Spule dran schrauben. Und hast auch die Widerstände alle richtig an der richtigen Stelle neiglötet? Ich glaube schon. Ja, jetzt lassen wir das Kind vielleicht mal weiterlöten. Ich glaube auch noch, dass der einige Zeit noch zu tun hat. Und das ist erfahrungsgemäß auch besser so. Wenn der was zu tun hat, dann kann er uns nämlich nicht nerven. Du lass uns doch einfach mal ein bisschen wieder Musik spielen, so zur Erbauung des Geistes. Oh ja, ein Requiem vielleicht jetzt angezeigt. Ja, wir hatten das komponiert. Weiß nicht. Ah, da steht's. Johannes Brahms. Ah ja, deutsches Requiem. Na, spielen wir es einfach mal. Tot, tot. Tot, tot. Er ist tot, ist tot. Ist tot, ist tot. Er ist tot, ist tot. Er ist tot, ist tot. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Ist Mima Mause tot? Mit der hässlichen Brille und der dicken Zigarre war er immer einer der besten Sozialisten. Ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Ist tot, ist tot. Der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller und ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller. Er ist tot, ist tot. Gestorben Heiner Müller. Mit ihm starb einer der besten Marxisten der deutschen Literatur. Ist tot, ist tot. Sein Werk bleibt bestehen. Ist tot, es starb der Heiner Müller und ist tot, ist tot. Gestorben Heiner Müller, der ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller und ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er lebt nicht mehr. Der gute Heiner Müller und ist tot, ist tot. Der arme Heiner Müller ist tot, ist tot. Und weg die dicke Brille, ist tot, ist tot. Die dicke Zigarre ist tot, ist tot. Ist aufgeraucht und tot, ist tot, ist tot. Und Heiner Müller selber ist tot, ist tot. Der Heiner und der Müller sind tot. Gestorben sind sie beide, die Brille kaputt. Der Heiner Müller tot, Zigarre aufgeraucht und Heiner Müller tot. Die Brille nicht mehr durchsichtig und Heiner Müller tot. Zigarre zerstört und Heiner Müller tot. Ist tot, ist tot, es starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er ist tot, ist tot. Es starb der Heiner Müller, er ist tot, ist tot. Er starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot. Er starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot. Er starb an einer Mine, ist tot, ist tot. Er starb an seiner Heimat, ist tot, ist tot. Er starb am Sozialismus, ist tot, ist tot. Er starb an Literatur, ist tot, ist tot. Verschluckte sich am Wort, ist tot, ist tot. Er starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot. Er starb der Heiner Müller, ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Ist tot, ist tot, ist tot, ist tot. Kommt nie wieder. Ja, guten Abend, da haben Sie an der Musik schon erkannt. Hier ist wieder die langweiligste Sendung, also das Uniforum. Grüß Gott, und wir haben also auch die langweiligste Moderatorin der Welt. Und ich übergebe jetzt mal an den Jürgen Eichenpflock. Jürgen! Ja, hallo. Ja, übernimmst du? Ja, ich übernehme jetzt. Moment. So. Jetzt weiß ich auch nicht, wie der das gemeint hat, gerade in der Anmoderation, gell? Also du hast mir doch aufgeschrieben vorher. Ah, war neu die Rückseite. Das andere war etwas anderes. Ja, also wir haben heute unser Programm umgestellt. Also wir haben ja letzte Woche angesagt, dass heute der Vortrag von Professor Finzkei kommen hätte sollen zum Thema die mittelalterliche Stadt in ihrer Beziehung zum sozialen Gefälle zwischen den... Moment, wo ist denn der Zettel? Ist egal. Jedenfalls müssen wir jetzt aus Anlass des Todes von Heiner Pflock unser Programm umstellen. Wir haben aus diesem aktuellen Anlass ein Band wieder herausgekramt. Das ist ein Vortrag, den wir mitgeschnitten haben im Wintersemester 82-83. Ein Vortrag von Marcel Pflock-Ranitzky zum Thema DDR-Literatur. Das spielt mir jetzt gleich ein. Ich sage schon im Voraus, wir müssen uns da entschuldigen. Die Tonqualität ist da nicht ganz so gut. Das ist sehr voll gewesen da in dem Vortrag. Wir haben also einen Platz ein bisschen weiter hinten gehabt, aber also ich hoffe, das macht euch nichts. Das ist ein sehr interessanter Vortrag und den spielt man jetzt also wie gesagt ein. Meine lieben Anwesenden, liebe Freunde, wir dürfen uns über die Situation der Dichter in der DDR keine Illusionen machen. Es war Ende der 70er Jahre so weit gekommen, dass Christa Wolf einen Samstagabend bei ihrem Freund, dem unsäglichen Biermann, anrief und ihn zu einem Bier einlud. Biermann, der mit Wolf nicht alleine zu Abend trinken wollte, rief seinerseits Lutz Rathenow, auch damals schon einer der Besten, zum Gebet. Rathenow erhob sich von seinem Sessel und schrieb einen Brief an Hermann Kant, den dieser später an Christa Wolf weitergab, die ihn in ihrem bekannten Buch Cassandra verwertete. Nun trafen sich also Christa Wolf und Wolf Biermann. Haha, Christa Wolf Biermann, eine in ihrer zusammentreffenden Trinität unvergleichlich hässliche Erscheinung, möchte ich sagen. Und in diesem Lokal, in dem sie aufeinander stießen, war auch Stefan Heim Stammgast gewesen damals. In diese Zeit fällt wohl das Entstehen des Wolf-Buches Der geteilte Himmel, in dem sich deutlich die Verwirrungen der damaligen Verhältnisse abzeichnen. Marons Monika rief dann eine Woche später bei Christian Hein an und inspirierte ihn zu seinem späteren Werk, dessen Titel mir jetzt entfallen ist, das aber auch so minderwertig ist, dass es nicht wert ist, in die Literaturgeschichte einzugehen, zumal nicht einer Literaturgeschichte, von der Ulrich Plenzdorf schon 3 Wochen zuvor zu Christa Wolf sagte, dass sie seinen Neue Leiden des jungen Werther Briefroman nicht angenommen habe und daher nicht für eine wertvolle Literaturgeschichte gelten könnte. Eine Auffassung, die auch Wolf Biermann wenige Wochen später mit Christa Wolf teilte. Wolf Biermann übrigens einer der unwichtigsten Autoren der DDR, den ich nur deswegen erwähne, weil er von den Medien hervorgezerrt wird. Sascha Arschloch Andersson, wie das seinerseits Arschloch Biermann damals formulierte, rief nun wiederum Lutz Rathenow auf den Plan, der damals die ganze DDR bereiste und in zahlreichen Buchläden seine eigenen Titel bestellte und dort liegen ließ oder an Honorationen der Stadt verteilte. Eine Praxis, die Rathenow in den Kapitalismus herübergerettet hat. Wie auch seine Freundin Christa Wolf in ihrem Roman Der geteilte Himmel seinerseits eine Namen. Mittler in der Sendung, das ist ein bisschen hochgeschickt. Was hättet Sie denn Welle? Wissen Sie, ich finde das unverschämt, dass jetzt da, wo der Heiner Müller gestorben ist und tot ist, dass da überhaupt nichts vom Heiner Müller die Rede ist. Das ist ein unglaublicher Depp, der Finskeiranitzki, der ist ein Pflock. Das wäre jetzt nachher noch kommen, der erzählt noch erst noch dann ein bisschen weiter so über verschiedene Schriftsteller und hat zum Schluss... Aber das glaubst du doch selber nicht. Du Jürgen, die Kassette ist aus. Was? Die ihr Kassette seid doch ein paar Lätschenbeni, seid ihr. Was? Ihr seid Lätschenbeni. Haha, Angermeier. Ihr seid windige Radiodecken, seid ihr. Ah, also das... Also ich glaube, ich das ausgerechnet mein Lieblingsautor, der Heiner Chefin. Müller, nicht erwähnt. Hallo Heiner, wir geben jetzt mal an die Frau Finske. Das seid ihr schuld. Ja, das ist unsere Chefin und die wird Ihnen ja schon Bescheid stoßen, glaube ich. Ja. Also. Ja, hallo. Ja, wir sind in See jetzt. Ich bin Frau Finske vom Uniradio. Na, jetzt auch schon wieder so weit. Ja, also hören Sie mal, das ist ja wohl. Was haben Sie hier an dieser Sendung zu kritisieren? Ja, das sind lauter so Deppen, so junge Deppen. Das ist ja wohl unverschämt. So Radio-Deppen. Wir haben hier einen journalistischen Anspruch. Wir machen professionelles Radio hier, wo Themen aus Forschung und Wissenschaft und Bildung hier einem breiten Publikum hier journalistisch aufgearbeitet hier zur Verfügung gestellt werden. Und da rufen Sie an und beschweren sich. Also schämen sollten Sie sich. Nein, ich schäme mich überhaupt nicht. Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind eine Gschaftelhuberin, eine windige. Also, eine ganz ja windige, nasenweiße also Gschaftelhuberin. Sie Volltrottel, Sie. Sie sollten Sie mal jetzt wo Deppen da unter den Arm klemmen und da. Jawohl, anzeigen werde ich Sie. Ja, das machen Sie ruhig, mein Mann. Dann räume ich Ihnen alle Sitze in der Aula unterm Hintern weg. Herrschaft, die Deppen, den habe ich aber jetzt gesorgt da, das ja, hat sie wieder gehört. Das war auch mal höchste Zeit, Herr Angermeier, das war höchste Zeit. Wo kommen denn Sie eigentlich daher? Ja, ich habe es gerade schon versucht, da mussten Sie ja dann anrufen. Also passen Sie auf, ich bin aus dem Puppenhaus rausgeflogen, das wollte ich noch fertig erzählen. Ach so, aus dem Puppenhaus? Ja, und dann wurde ich plötzlich wieder groß, wahrscheinlich durch den mechanischen Schock wieder groß geworden und dann bin ich durch die Stadt gelaufen und dachte, was verkaufe ich jetzt? Und das mit der Relativität hat das was zu tun. Das habe ich vorher schon gelernt, das hat was mit der Nase und am Arsch zu tun. Wollen Sie mal die Nase in meinen Arsch stecken, Herr Angermeier? Nein, das kenne ich schon, das machen wir nicht nochmal. Gut, ja, dann bin ich hier bei Ihnen vorbeigekommen. Jetzt weiß ich und gar jetzt nicht, hocken Sie in meinem Hausmeister, nicht. Dick in meinem Hausmeister-Heißel drin und trinken ein Bier. Ja, hätten Sie noch eins für mich? Ja, da haben Sie eins. Dankeschön. Herrschaft, jetzt fängt es da an zu regnen. Gibt's denn das? Oh, scheiße. Jetzt regnet es mir doch, da sacke ich mein Bier rein. Aber das tut mir leid, das liegt an mir. Also ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie ist die Decken undicht, oder was ist da los? Ich schleppe den Regen immer mit, ich weiß auch nicht. Oh, scheiße, was? Scheiße. Sind Sie ja Regenmacher? Ja, ich vielleicht, weiß nicht genau. Und was sind Sie vom Beruf sonst? Ja, das wechselt, Herr Angermeier. Wir haben uns ja schon mehrfach getroffen und da, Sie wissen ja, also mal war ich Heiligenbildchenverkäufer, mal war ich Buchhändler. Aber ja, es tut mir jetzt leid, also Ihr Bier ist jetzt auch schon wieder voll und das wollte ich nicht. Ich glaube, ich gehe dann mal besser, ne? Ich glaube, es wird schon besser sein. Ja, so. Weil das hat ja keinen Sinn mit diesem Regen hier. Tschüss, Herr Angermeier, ne? So, wieder schauen, Herr Finzkei, und dann so. Jetzt ist er draußen und jetzt hat es plötzlich auch zum Regnen aufgehört und wir sind jetzt auch schon fast wieder am Ende von unserer Sendung angelangt. Und jetzt zum wohligen, molligen, gemütlichen Ausklang dieser Sendung bringen wir noch einige exquisite Aufzeichnungen des Telekom-Sorgentelefons. Ja, hallo, hier ist Telekom-Sorgentelefon. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das denn in der Region 50, wenn man da freitagabends telefoniert nach 21 Uhr, der Mondscheintarif? Wie ist das denn, wenn Neumond ist? Da ist ja dann abends gar kein Mond. Ist das dann, gilt dann der Vormittagstarif, oder? Da gilt der Freizeittarif in Verbindung mit dem Wochenendtarif mal 2. Also, dann ist das ja teurer. Ja, das macht ja nichts. Ja, dann. Ja, danke, Wiederhören. Ja, Telekom-Sorgentelefon. Ja, Meier, grüß Gott, ich suche schon seit Stunden. Guten Tag, Herr Meier. Können Sie mir da vielleicht helfen? Sie haben es doch in der Hand, Herr Meier. Ach so, vielen Dank. Wiederschön. Bitteschön. Bitteschön. Ja, hier Telekom-Sorgentelefon. Ja, hallo, hier ist Martin Jung von der Büstenwelle. Ja, ich wollte guten Tag, noch sagen, Tag, dass in der heutigen Sendung außer mir noch teilgenommen haben Sven Saale, Clemens Kieser und Kai Gopiasch oder Schreiber oder irgend sowas. Ah ja, das ist nett von Ihnen, Herr Jung. Dankeschön. Ja, wiederhören. Wiederhören. Ja, hier Telekom-Sorgentelefon. Ja, ich bin's nochmal. Ich hab ein gelbes Telefon und es stinkt nach E-Dammer. Und da wollte ich Ihnen fragen, muss das sein? Da kann ich Ihnen nur raten, schneiden Sie es in Scheiben und legen Sie sich auf das andere Telefon, das braune, das so ein bisschen weich ist und auch scheibenförmig, und dann beißen Sie herzhaft rein und genießen Sie es. Aber da freue ich mich schon drauf. Solange Sie es sich noch leisten können, ne? Vielen Dank, wiederhören. Ja, wiederhören. Ja, hier Telekom-Sorgentelefon. Ja, guten Tag, hier ist Schneider. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, früher hatte doch Ihr Sorgentelefon eine Nummer 01114. Warum hat das jetzt eine Nummer, die mit 00259 anfängt? Können Sie das mal erklären? Ja, das ist deswegen, weil das so weit weg ist und das kostet Sie dann 1,56 Mark pro halbe Minute. Was? 1,56 Mark pro halbe Minute? Um Gott, wiederhören! Soviel von unserem Telekom-Sorgentelefon. Wiedersehen. Wiedersehen.